dich nun frei. Wirklich frei. So grüß euch denn meine Freiheit, erster Gruß. Wie durchflog er mir geriet, verflucht sei dieser Ring. Hab sein Gold in mir macht, ohne Maß, nun zeug sein Zauber tot, dem der ihn trägt. Kein Fluher soll seiner sie freuen, keinem glücklichen Lache sein Licht erglänzt. Den Tage der Neid. Jeder giere nach seinem Gut, doch keiner genieße mit Nutzen sein. Und Wucher hüt ihn sein Herr, doch den Fallen fest in Feigen die Furcht, solange er lebt, sterbe lächelnd dahin. Des Ringes Herr, als des Ringes Mächt. Bis in meiner Hand den Geraubten wieder ich halte. So segnet in höchster Not der Nibelung seinen Ring. Halt ihn nun, hüte ihn wohl, meinen Fluch fliehest du los.